Impromptu aus Erdensöhne. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Erdensöhne. Roman in drei Teilen von Stanisław Przybyszewski. Impromptu. Die Achse des ganzen Erdenballens ist die Liebe und der Tod. Alles, was nur im Erdental der Tränen der ganzen Menschheit, auf diesem Kalvarienberg von Schmerz und Qual, lebt und atmet, die Familie, die Gemeinde, der Staat, der Krieg, der Menschenzuwachs und deren Metzelei, das ist etwas Nebensächliches, etwas Notwendiges, um den Geschlechtern Sicherheit geben zu können, welche aus der Frucht der Liebe emporgeblüht sind. Das sind nur Hilfsmittel, um den kommenden Geschlechtern Leben und Schutz angedeihen zu lassen. Die Liebe in meinem Begriff, das ist das, was ich bereits gesagt habe, das ist die kosmische Macht, das ist das fürchterliche Heimermähne der ganzen Menschheit und Moira und der Kismet, alles das, was über dem Menschen steht, ihn regiert, ihn nicht untergehen lässt. Die Liebe, wie ich sie auffasse, ist eine unerhörte Kraft, die dem Menschen unbekannt ist, die Wiedergeburt und Auferstehung in eine Unendlichkeit. Die Liebe, in meiner Auffassung, das ist die grenzenlose Sehnsucht, die selbst zur Märtyrerin werden kann, damit sich zwei Geschlechter ineinander flechten, damit das Menschengeschlecht adliger und gottesherrlicher werden und den heiligen Gotteshain erreichen kann. Ja, die Liebe und die Sehnsucht, die einzige Macht des Schaffenden, des Propheten und des Sehers und Deuters. Und Weib und Mann, die in einer solchen Liebe verschmolzen sind, rasen blindlings zu unbekannten Gestaden in eine helle Zukunft, über alle eisgefrorene Flüsse, Seen und Meere, unter denen unbekannte Daseinsgeheimnisse und heilige und furchtbare Majestäten ruhen. Durch den Orkan aller Schicksalshindernisse, durch den Nebel und tiefe Finsternis der menschlichen Liebe, der Hinterlist und Vorurteile gehen sie, stolz ihrer Kraft und ihrer Liebe, durch das Tor eines neuen Lebens und ewiger Wiedergeburt. Die heilige Liebe und die Sehnsucht nach Verschmelzung zweier verschiedener Geschlechter, das ist das, was ich in diesem Werke geben will. Warschau im September 1903. Der Verfasser. Ende von Impromptu.